Die Deep Story als soziokulturelle Erzählung eines Landes über sich selbst meint hierbei nicht die historische Geschichte einer Gesellschaft, sondern deren geteiltes Narrativ. Ein Set an Geschichten, über die sich kulturelle Identität, fundamentale Werte, kollektive Hoffnungen und Ängste einer Gesellschaft oder Nation definieren. Eine Tiefengeschichte, schreibt Hochschild, ist die gefühlte Sicht der Dinge, die Emotionen in Symbolsprache erzählen. Sie blendet das Urteilsvermögen und die Tatsachen aus und erzählt, wie Dinge sich anfühlen. Eine solche Geschichte erlaubt es den Menschen auf beiden Seiten des politischen Spektrums zurückzutreten und das subjektive Prisma zu erkunden, durch das die Partei auf der anderen Seite die Welt sieht. Ohne sie können wir meiner Ansicht nach die politischen Einstellungen der Rechten wie auch der Linken nicht verstehen. Denn wir alle haben eine Tiefengeschichte. Es gibt verschiedene Arten von Tiefengeschichten. Einzelne gesellschaftliche Gruppen haben eigene Narrative, wie etwa die republikanischen Amerikaner in Louisiana, die Hochschild interviewt hat, oder die von Klaus Dörre befragten AfD-wählenden Arbeiterinnen. Beide Gruppen erzählten metaphorisch eine Geschichte, die davon handelt, in einer Warteschlange zu stehen und übergangen zu werden. Hochschild erklärt, ich skizzierte sie, die Geschichte, so, dass sie Hoffnungen, Ängste, Stolz, Scham, Verbitterung und Sorgen im Leben der Menschen, mit denen ich sprach, bildlich wiedergab und legte sie dann meinen Tea-Party-Freunden vor, um zu überprüfen, ob sie den Eindruck hatten, dass sie ihrem Erleben entsprach. Das war der Fall. Sie entfaltet sich wie ein Theaterstück in verschiedenen Szenen. Der gemeinsame Nenner dieser Narrative ergibt die nationale Tiefengeschichte, die man verstehen muss, um ein Land zu begreifen und darin Politik betreiben zu können. Dabei handelt es sich jeweils um ein historisch gewachsenes Lieblingsmärchen für Erwachsene, auf das sich viele Individuen mehr oder weniger bewusst einigen.